Greetsiel. Ein Fischerdorf in Ostfriesland. Mit Backsteinhäusern und alten Windmühlen. Krabbenkutter liegen im Hafen, festlich geschmückt. Kleine bunte Fahnen wehen im Wind. 2023. Der traditionelle Kutterkorso findet statt. Wie in jedem Jahr. Aber heute ist etwas anders. Am Deich, direkt hinter den Fischkuttern, zwischen Gras und Gänseblümchen, stecken schwarze Holzkreuze in der Erde. Viele Touristen gehen auf dem Weg zum Fest ungerührt daran vorbei. Andere bleiben irritiert stehen, wie diese Besucherin. Wir sind auch gerade am Überlegen. Keine Ahnung, da vorne könnte eine Beschreibung sein. Vor dem Eingang zum Festplatz steht eine Tafel. Ja, ich meine, die machen ja darauf aufmerksam, dass hier das Fischsterben, also der Fischereihandel, in Sorge ist. Ne? Dass die zu viel Auflagen haben, dass die dann ihre Gewerbe aufgeben müssen. Jedes Kreuz trägt ein Schild mit einem Namen. Nordstern, Flamingo, Korsar, Erna und Triton. Wahrscheinlich die Namen von Schiffen. Kann sein, dass die so heißen. Dass von den Namen her käme das ja so hin. Ne? Vielleicht mussten die schon aufgeben. Da sind ja auch Daten dabei. Ne? Obwohl, nee, das ist alles 24. Ja. An jedem Kreuz das Datum 31.03.2024. Auf einem Kutter hängt ein großes Transparent. Die EU-Umweltorganisationen sorgen für unseren Untergang, ist darauf zu lesen. Die Fischer von Greetsiel haben Angst, dass eine Fischereiverbotszone kommt. Und das ist ihre Protestaktion dagegen. Soll Schleppnetz oder Grundschleppnetzfischen verboten werden. Und dann können die ab März 24 hier keine Krabben mehr fangen. Dürfen nicht mehr. Kampf an der Nordsee. Doku über den Konflikt zwischen Fischern und Meeresschützern. Von Maike Hildebrandt. Die Fischerei soll nachhaltiger werden. Durch eine Verringerung von Fangquoten, schonendere Fangmethoden, den Bau klimafreundlicher Schiffe und einen größeren Schutz unter Wasser. Natürlich können wir nicht dieses Jahr, ich sage mal, in einem Jahr voll zuschlagen und alles ausschöpfen und im nächsten Jahr haben wir nichts. Nein, das wollen wir nicht. Deshalb machen wir uns auch Gedanken, wie fischen wir, in was für Verhältnissen fischen wir, weil wir wollen im kommenden Jahr noch etwas fischen. Und in meinem Betrieb zum Beispiel habe ich auch ausgebildet. Ich habe sehr viele Auszubildenden gehabt und diese Jungs sollen auch eine Zukunft haben. Ich möchte ja auch, und so ist es ja auch bei mir geschehen, dass ein junger Mann kommt, mein Schiff übernimmt und dort auch weiterhin den Fischfang betreibt. Gerold Konradi, Fischer aus Greetsiel und zweiter Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Weser-Ems. Er ist jetzt in Rente. Ihm gehörte eins der größeren Schiffe im Hafen von Greetsiel. Mein Schiff war auch ausgerüstet für die Seezungen, Schollen, Kabeljaufischerei. Ich habe 50% Krabben gefischt und 50% Plattfische. Und die letzten Jahre nur Krabbenfischerei. Weil es immer weniger Fische in küstennahen Gewässern gab und weil es lukrativer war. Mit Krabbenfang erzielen deutsche Meeresfischer die größten Gewinne. 2022 wurden beim Krabbenfang 47 Millionen Euro erwirtschaftet. Gefolgt vom Kabeljau mit 8 Millionen. Die kleinen Tiere, die am Boden leben und sich von abgestorbenen organischen Schwebteilchen ernähren, sind zu einer Delikatesse geworden. Das beliebte Krabbenbrötchen kostet inzwischen bis zu 15 Euro. Die Fischer dürfen so viel fangen, wie sie in die Netze bekommen. Also für die Krabben gibt es keine Quoten. Wir haben Fanglizenzen für unsere Schiffe und diese Lizenzen werden mit dem Schiff veräußert. Weil ohne Lizenzen ist das Schiff eigentlich wertlos. Er kann da nicht mit zum Fischfang fahren. In der Nordsee wird überwiegend mit Grundschleppnetzen gefischt. Fischkutter ziehen die Netze hinter sich her und schleppen sie über den Grund. Diese Methode steht in der Kritik, weil sie das Leben am Meeresboden mit all den Krebsen, Muscheln und Würmern schädige. Anfang 2023 veröffentlichte die EU-Kommission einen Aktionsplan. Der lange Titel: Schutz und Wiederherstellung von Meeresökosystemen für eine nachhaltige und widerstandsfähige Fischerei. Als Hüterin der europäischen Gesetze achtet sie darauf, dass die Mitgliedstaaten die sich selbst auferlegten Gesetze erfüllen. In diesem Fall hat sie gemahnt, dass mehrere internationale Naturschutzgesetze und Vereinbarungen zum Meeresschutz endlich umgesetzt werden sollten. Die EU-Kommission hat den Staaten verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die aber nicht verbindlich sind. Darunter die schrittweise Einstellung der Grundfischerei bis 2030 in allen Meeresschutzgebieten, also auch im norddeutschen Wattenmeer, wo die Krabbenfischer unterwegs sind. Krabben, die gibt es nur in den Küstengewässern, rund um die Inseln, zwischen den Inseln und dem Festland. Und das ist Nationalparkgebiet. Und wenn die Fischerei dort verboten wird, heißt es, ist es auch das Ende für die Fischereibetriebe. Die EU-Kommission ließ den Mitgliedsländern bis zum 31. März 2024 Zeit, ihr mitzuteilen, wie sie zukünftig für den stärkeren Schutz ihrer Meere sorgen wollen. Und das rief die Fischer an der Nordsee aus Angst um ihre Existenz auf den Plan. Wir haben es den Fischern das erste Mal erzählt auf unserer Jahreshauptversammlung in Neuharlingersiel. Das ist immer am ersten Freitag im März. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche haben die Fischer das auf die Beine gestellt, was wir dann letztendlich ausgeführt haben an der ganzen Küste entlang. Überall in den kleinen Küstenorten schlugen im Frühjahr 2023 die Krabbenfischer diese schwarzen Holzkreuze in die Deiche. Auf den Kreuzen steht das Datum vom Ende der Frist, bis zu dem sich die Staaten gegenüber der EU-Kommission äußern mussten. Der 31.03.2024. Und sie hängten große schwarze Transparente an Straßenkreuzungen auf. Darauf ein Text, der mit den Worten begann: Gibt es bald keine Fischer mehr in Deutschland? Wie die einzelnen EU-Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, auf den Aktionsplan bis Ende März reagiert haben, welche Konzepte sie für den Meeresschutz entwickelt haben, wurde bisher von der EU-Kommission nicht bekannt gegeben. Ich bin ja Tourist und ich kenne mich zu wenig mit der Thematik aus, um hier abschließend ein Urteil fällen zu können. Ich glaube, dass es einfach zwei Seiten gibt. Es sind Umweltschutzfragen und es ist der Berufsstand, der Sorgen um seine Zukunft hat. Aber ein abschließendes Urteil mag ich mir ja hier nicht erlauben. Im kleinen Hafen von Bremen, nördlich von Bremerhaven, liegen 5 Kutter in Reihe. Auf einem werde ich heute mitfahren. Da wünsche ich uns eine gute Fahrt. Wetter ist ja gut, ne? Und ja, vor allen Dingen die Tide passt auch. Also müsste klappen heute, dass wir ein paar erwischen. Schöne Fahrt. Auf der Claudia ist Olaf, der Kapitän. An Bord wird sich geduzt. Olaf verschwindet im kleinen hölzernen Steuerstand und manövriert den Kutter aufs offene Meer. Der Druck, neben der Fischerei etwas dazu zu verdienen, ist für viele groß. Seit 2 Jahren macht der 60-Jährige auch Seebestattungen, mal eine Hochzeit auf dem Meer und Fangfahrten, bei denen er Interessierten die Krabbenfischerei zeigt. Heute sind wir 9 Passagiere, dazu die Crew, 3 Männer in blau-weißen Fischerhemden und Wollmützen. Ein paar Meter unter uns ein großer Priel, in denen sich bei Niedrigwasser die beliebten Krabben zurückziehen. Um sie und ihr Habitat sorgt sich die Naturschutzorganisation WWF. Hans-Ulrich Rösner ist hier für den Meeresschutz im Wattenmeer zuständig. Es ist also eine kleine Krebsart, die in Wirklichkeit Nordseegarnele heißt. Diese Krabben werden sehr hart und sehr stark befischt. Also insgesamt ist das im Bereich von 30.000 Tonnen pro Jahr, was die deutsche, niederländische und dänische Krabbenfischerei da rausholt. Und das führt dazu, dass diese Krabben auch gar nicht mehr so groß werden, wie sie früher mal waren. Das nennt man Wachstumsüberfischung. Als die Windräder auf dem Festland nur noch so groß wie Stecknadeln sind, sind wir am Ziel. Man kann das wirklich sehen, dass hier ein paar sind, weil das Wasser, das ist muddelig. Also das ist so ein bisschen aufgewühlt. Und von der Tide, also von der Zeit her, passt das auch noch. Wenn ich jetzt hier abends herkommen würde, dann würde ich gar nichts fangen. Die Gezeiten oder Tiden sind an der Nordsee besonders stark ausgeprägt. Es ist das größte Wattenmeer der Welt. Zweimal am Tag steigt und sinkt das Wasser. Bei Niedrigwasser fällt allein im deutschen Gebiet eine Fläche von 3500 Quadratkilometern trocken. Jedes Jahr rasten oder überwintern hier Millionen von Vögeln. Auf dem sandigen Boden des Watts leben viele tausend verschiedene Organismen, Tiere und Pflanzen. Jetzt machen wir den Draht hier gleich ab, dass die Rollen nach unten kommen. Dann entsichern wir da das Geschirr und dann wird das gleich ausgesetzt. Geht gleich los. Im Vordergrund des Naturschutzes im Wattenmeer steht im Grunde eher der Bereich über Wasser, die Salzwiesen, die Dünen, die Wattflächen, die Unterwasserwelt, auch weil sie so wenig sichtbar ist, die wird immer etwas vernachlässigt. Und das ist eine Geburtskrankheit unserer Wattenmeer-Nationalparke. Diese wurden zwischen 1985 und 1990 eingerichtet. Nationalpark Schleswig-Holsteinisches, Niedersächsisches und Hamburgisches Wattenmeer. Die Nationalparks gehören als Natura 2000-Gebiet zu einem EU-weiten Netz zum Schutz der Natur. Damit ist das ganze Wattenmeer geschützt. Die UNESCO verlieh ihm 2009 wegen seiner Einzigartigkeit den Status eines Weltnaturerbegebiets. Die Fischerei wurde, als die Nationalparke gegründet wurden, als eine traditionelle Nutzung angesehen, die Bestand haben soll. Die Krabbenfischer halten bis heute am Bestandsschutz fest. Naturschützer waren dagegen nie einverstanden, dass die Fischer mit ihren Schleppnetzen im Wattenmeer unterwegs sind. Mindestens die Hälfte der Flächen müsse frei von jeglicher Nutzung sein, um den Boden zu schützen. Meeresschutzgebiete, die der Mensch nicht nutzt, sollen die biologische Vielfalt unter Wasser sichern. Und dort, wo die Artenvielfalt bereits zurückgegangen ist, dafür sorgen, dass sie sich regeneriert. Das gilt auch für das Leben im Boden. Im Wattenmeer findet aber unter Wasser nicht nur Fischerei statt. Es wird auch noch Öl gebohrt, Sand und Kies werden abgebaut, Kabel für die Netzanbindung der Offshore-Windanlagen werden auf dem Meeresgrund verlegt. Die Claudia ist 15 Meter lang, ein altes Holzschiff, so wie die meisten deutschen Krabbenkutter. Mit ihnen können die Fischer nicht weiter rausfahren als 10 Meilen. Die deutsche Flotte gilt als veraltet. Die Kutter müssten eigentlich ersetzt werden durch moderne Schiffe. Aber für die Krabbenfischer ist die Zukunft momentan unsicher. Es fehlt an Nachwuchs. Dazu der EU-Aktionsplan mit den drohenden Einschränkungen für die Fischerei. Jetzt wird das Netz zugemacht, damit uns nachher die Krabben nicht unten abhauen. Thomas stammt aus der Nähe von Stuttgart. Früher war er immer im Urlaub in Bremen und ist dann aus Liebe zur Küste, wie er sagt, hergezogen. Er macht einen dicken Knoten unten ins Schleppnetz. Ein langer Beutel mit einer Reihe dicker schwarzer Rollen am unteren Ende, etwa 10 Meter lang. Muss mal gucken, ob hinten lang genug ist. Ja, das sagt mir gleich einmal umgeschmissen. Vor 10 Jahren gab es 200 Krabbenkutter an der Nordsee, heute sind es noch 170. Greziel hat die größte Flotte. Ich heiße Siegfried Loden, bin 33 Jahre alt, bin seit 2006 in der Fischerei. Ja. Er ist Kapitän auf einem der 26 Kutter im Grezieler Hafen. Fischer zu werden war schon immer sein Berufswunsch. Ja, von Anfang an. Ich habe mir das natürlich schon früh angeguckt und bin mit rausgefahren in den Ferien. Und dann bin ich dabei geblieben. Viele junge Leute entscheiden sich heute anders. Noch wird bei den Krabbenfischern in Generationen gefischt. Auch bei Siegfried Lodens Familie. Ja, mein Vater, meine Verwandten eigentlich generell alle. Großvater, Opa. Mit 16 habe ich meine Ausbildung gemacht und Kapitän ist man dann erst, wenn man nochmal zur Seefahrtschule geht und dann ein Kapitänspatent macht. Mit 20 bin ich angefangen mit dem Patent. Sonst könnte ich ja nicht rausfahren. Also so aktuell fällt mir niemand ein. Meine Tochter wollte Fischer werden. Gerold Konradi ist Fischer in sechster Generation. Die Frauen in den Fischerfamilien haben traditionell an Land Aufgaben übernommen. die Krabben gepult, auf dem Markt an Ständen verkauft, sich um Haushalt und Kinder gekümmert. Selbst fischen tun sie bis heute nicht. Der Beruf des Fischers ist sehr schwer, körperlich sehr schwer. Und ja, sie hat es dann letztendlich nicht gemacht, obwohl es immer noch ihr großer Traum ist, auch heute. Siegfried Loden fährt mit seinem Kutter von Greetsiel aus los. Nur er als Kapitän und ein Decksmann. Zu zweit oder zu dritt, so klein ist die Besatzung auf den meisten Krabbenkuttern. Sie sind mehrere Tage und Nächte im Wattenmeer unterwegs und schlafen in Kojen. Ja, man ist ziemlich unabhängig, ne? Also ich fahre raus und dann ist das meine Sache, was ich da draußen mache. Und entweder ich streng mich an und ich komme ein bisschen was wieder oder eben nicht. Zum Krabbenfang fahren die Fischer um die Inseln, von Borkum bis Wangeoge und weiter an der Küste entlang in den Norden bis Sylt. Ja, wenn man das schon eine Zeit lang macht, dann weiß man natürlich, zu welcher Zeit die wo sind, welche Jahreszeit, bei was für Windverhältnissen, Strömungsverhältnissen. Das sind mehr so Erfahrungswerte, die man da hat. Die Fischer nutzen die Gezeitenkräfte. Das strömende Wasser, das zweimal täglich im Wattenmeer auf- und abläuft. Es gibt ja keine festen Zeiten, wann wir schlafen gehen. Das kommt ganz drauf an. Auf die Tide, aufs Wasser. Schmutziges Wasser ist. Wenn das Wasser ziemlich schmutzig ist, dann kann man besser über Tag fischen. Wenn Wasser zu klar ist, dann kann man über Tag keine Krabben fischen. Dann sind die nicht mehr im Grund, sondern schwimmen durchs Wasser. Und dann fangen wir die nicht. Dann fischen sie in der Nacht. Zu trüb darf es auch nicht sein, dann ist auch nichts mit Fischerei. Das ist so eine Sache. Der Krabbenfang gilt als eine der ältesten Kulturtechniken der Nordseefischerei. Hans-Ulrich Rösner vom WWF. Krabbenfischen ist eine Kunst, die muss man erlernen, da muss man Erfahrung weitergeben. Und diese Kunstfertigkeit, die muss auch erhalten bleiben, weil wir der Auffassung sind, dass tatsächlich regionale Krabbenfischerei zur Küste, zur Nordsee, zum Wattenmeer dazugehört, aber eben verändert, naturverträglich ausgeübt, mit weniger Beifang und vor allem nicht mehr in mindestens der Hälfte der Wattenmeer-Nationalparke. Die Fischer trafen im März 2023 auf der Jahreshauptversammlung des Landesfischereiverbandes eine Entscheidung. Der zweite Vorsitzende, Gerold Konradi, erinnert sich. Wir wussten, die Agrarminister tagen in Büsum. Daraufhin haben wir dann beschlossen, wir gehen dahin, wir demonstrieren, wir zeigen, wer wir sind, dass wir da sind und was da alles von abhängt. Und wir hatten auch eine riesengroße Unterstützung der ganzen Küste, vom ganzen Umland, also aus dem Binnenland. Die Tourismusbetriebe an der ganzen Küste entlang, die fangverarbeitenden Betriebe, die Gastronomie und selbst von Steuerberatern und Landwirten haben wir Unterstützung erhalten. Auch diese Menschen leben von uns. Am 22. März 2023 machten sich die Fischer auf den Weg nach Schleswig-Holstein zum Treffen der deutschen Agrarminister im Hafenort Büsum. Landwirte und Fischer demonstrierten zusammen gegen die Agrar- und Fischereipolitik. Einige Fischer waren mit ihren Krabbenkuttern gekommen. 60 Schiffe lagen im Hafen. Auch aus den Niederlanden und Dänemark waren Kollegen da. 3 Tage lang begleiteten sie die Konferenz der Minister mit Sirenen, Hupen und Nebelhörnern. Manche standen mit Leuchtmunition auf ihren Schiffen im Hafenbecken. Das ging direkt aus von den Fischern in Schleswig-Holstein. Aber wir haben natürlich die Organisation auch unterstützt. Insbesondere die Kontakte zu den Nachbarländern Dänemark, Holland. Es waren auch Fischereivertreter von dort mit in Büsum. Peter Breckling, Fischereibiologe und Generalsekretär des Deutschen Fischereiverbands. Es gab ja parallel auch Protestveranstaltungen in Frankreich. Da wurden dann gleich Häfen blockiert und Straßen gesperrt in den Küstenorten. Das haben wir hier vermieden. Am Abend des 23. März. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Rückendeckung für die Krabbenfischer gab es heute von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er will sich auf EU-Ebene gegen ein Verbot und für einen ausgewogenen Kompromiss einsetzen. Ein pauschales Verbot der Schleppnetzfischerei würde hier ein Ende bedeuten. Das kann nicht richtig sein. Gleichzeitig ist aber auch klar, wir bekennen uns zum Meeresschutz, zum Ozeanschutz. Wir wissen, der Zustand von Nord- und Ostsee ist nicht gut, was die Fischbestände angeht. Schon nach einem Monat also kam die Entwarnung für die Krabbenfischer. Ein komplettes Verbot, im deutschen Wattenmeer zu fischen, schien erstmal ausgeschlossen. Im Moment haben wir keinen Anlass, seine Worte anzuzweifeln. Wir gehören immer noch zu denen, die Vertrauen in Ministerworte haben. Es zeigt sich ganz deutlich, dass eine falsche Fischereipolitik nichts mit einer Parteifarbe zu tun hat. Also tatsächlich ist der Druck aus der Fischereilobby, aus dem Markt so groß, dass man nicht bereit ist zu reformen. Der Meeresbiologe Kim Detloff ist Leiter des Bereichs Meeresschutz beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Wir brauchen Neuanfang in der Fischerei und das geht nur mit der Fischerei und nicht gegen die Fischerei. Aber es gibt eben auch noch ganz viele, die so ein bisschen kurzsichtig unterwegs sind, die am Status quo festhalten wollen. Und die Krabbenfischerei ist natürlich der einzige noch wirtschaftlich agierende Sektor, den wir haben. Und die sind besonders einflussreich. Und die sind an der Stelle doch immer so ein bisschen so eine Fundamentalopposition, wenn es um Fischereiausschluss geht, wenn es um die Ökologiefragen der Nordsee geht. Und das lässt einen immer so ein bisschen verzweifeln. Der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir hätte die Chance des Aktionsplans ergreifen und mehr Dialogbereitschaft bei den Fischern einfordern sollen, findet der Naturschützer. 100% Flächenausschluss geht natürlich nicht. Aber wir kommen gar nicht an diesen Punkt, mal über Fischereiverbote oder Fischereiausschlusszonen zu sprechen, weil immer diese pauschale Abwehrhaltung kommt. Und ich glaube, das führt uns über kurz oder lang in die Sackgasse. Die Fischerei wäre tatsächlich gut beraten, sich dieser Diskussion mal zu öffnen, weil die Krabbe ist ja wahrscheinlich die nächste Art, wenn wir nicht weiter Rücksicht auf sie nehmen, wenn wir die Fischerei nicht nachhaltig ausrichten, die irgendwann nicht mehr da ist. Die Vertreterin von Minister Cem Özdemir, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, ist Claudia Müller. Einen grundsätzlichen Ausschluss lehnen wir ab, denn wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und auch über Schutz, braucht es Akzeptanz und wir müssen auch die soziale Komponente mit berücksichtigen. Das heißt, auch die Fischerei gehört aktiv dazu, weil es geht nur, wenn wir Lösungen gemeinsam finden, die dann auch von allen Seiten akzeptiert werden. Wenn wir eine zukunftsfähige Fischerei haben wollen, müssen wir die Dinge zusammen denken, ansonsten funktioniert es nicht. Seit den Fischerprotesten wird intensiv an Kompromissen gearbeitet. Wir ziehen Fischereivertreter und auch Fischer mit in unsere Beratung mit ein. Das machen wir jetzt auch in der Zukunftskommission Fischerei, wo es um genau all diese Themen geht. Um die Frage, wie Fischerei in Zukunft aussehen kann, damit sie nachhaltiger wird. Und das sind viele Zukunftsfragen, auch wie Ausbildung aussieht, Nachwuchsprobleme gelöst werden. Das ist wirklich eine Vielzahl und selbstverständlich, das geht nur mit den Fischern. Die EU-Kommission fordert in ihrem Aktionsplan auch ein, dass Fangmethoden weiterentwickelt werden. Die Krabbenfischer möchten aber an ihrer Technik festhalten. Diese Bodenberührung mit unserem Fanggerät, die haben wir sehr reduziert. Wir haben ein Rollengeschirr, was direkt vorm Netz läuft. Mit diesem Rollengeschirr regeln wir auch den Abstand des Netzes zum Meeresboden. Unsere Netze gehen nicht durch den Meeresboden, sondern in einem Abstand von 10, 15 Zentimeter über dem Meeresboden. Krabben leben fast nur auf dem Boden, aber sie landen trotzdem im Netz. Dieses Rollengeschirr hat ja auch einen Wasserschwall, was er vor sich her schiebt, oder auch eine Geräuschkulisse. Die Krabben springen hoch, über dieses Rollengeschirr hinweg, ins Netz. Ob das Leben im Grund des Wattenmeers durch diese Geschirre dauerhaft geschädigt wird oder nicht, ist für die Krabbenfischerei die entscheidende Frage. Wir zerstören auch nichts dort. Das ist auch nachgewiesen worden, also das Thünen-Institut hat darüber eine Studie erstellt, haben sie 4 Jahre dran gearbeitet. Es ist nicht erst gemacht worden, seitdem jetzt dieser Aktionsplan zutage gekommen ist. Vorher schon haben die daran gearbeitet. Und darin steht auch klar geschrieben, dass wir nichts zerstören, dass wir nichts kaputt machen da. Das Thünen-Institut für Seefischerei liegt direkt am Fischereihafen in Bremerhaven. Die Forschungseinrichtung ist dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet und hat den Auftrag, die Politik zu beraten. Ende April 2023 stellt das Institut die Ergebnisse des Forschungsprojekts Cran Impact vor. Der Titel? Auswirkungen der Garnelenfischerei auf den Meeresboden. Der Leiter des Instituts, Gerd Kraus. Die Auswirkungen der Krabbenfischerei, die mit relativ leichten Geräten arbeiten, waren tatsächlich gar nicht so gravierend, wie wir erst vermutet hatten. Es sind nur einige wenige Arten tatsächlich durch die Fischerei weniger geworden. Und die Wiederbesiedlungsraten waren relativ schnell. Das heißt, innerhalb der 2 Wochen nach unserem Experiment war eigentlich alles wieder wie vorher. Wirklich erstaunlich sei das nicht bei der Dynamik von Ebbe und Flut im Wattenmeer. Die Arten, die im Schlick leben, sind an Stress angepasst. Mit diesem Forschungsergebnis ließe sich jedoch nicht behaupten, dass die Schleppnetze grundsätzlich wenig Schaden anrichten würden, erläutert Kraus weiter. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass das Ziel des Projektes war, den wichtigsten Lebensraum, den größten Lebensraum im Wattenmeer, der auch fischereilich der genutzteste Lebensraum ist, zu untersuchen. Die gute Nachricht, wenn dort gefischt wird, wo sowieso schon Netze am Grund entlang geschleppt wurden, richtet die Krabbenfischerei nicht viel weiteren Schaden an. Wenn sie in anderen, wesentlich sensibleren Lebensräumen stattfinden würde, dann wäre der Schaden an der Natur viel, viel größer. Also der Eingriff ist da, die Veränderungen in der Natur sind da, aber wenn sie dort stattfindet, wo sie heute stattfindet, dann ist es immerhin der Bereich, der am wenigsten ökologisch sensibel ist. Umweltverbände wie WWF, NABU und BUND kritisieren die Studie. Auch die anderen, sensiblen Gebiete hätten untersucht werden müssen. Laut der Verbände war bei diesem Forschungsansatz und der Gebietsauswahl im Vorhinein bereits klar, dass die Schäden relativ klein sein würden. Und die Fischer wiederum fühlen sich bestätigt. Die Fischer sind schon irgendwo relativ glücklich, aber sie interpretieren unsere Ergebnisse einfach falsch, weil sie sagen, naja, ist ja alles nicht so schlimm, also wollen wir überall weiter fischen. Aber das war gar nicht Gegenstand unserer Studie, ob sie überall weiter fischen dürfen, sondern wir haben uns ja nur einen ganz bestimmten, wichtigen Lebensraum angeschaut und haben nachgewiesen, wie hoch der Effekt ist. Er ist da, aber er ist klein, ist das Ergebnis. Und dann sagen die Fischer, jupp, wunderbar. Wir dürfen weitermachen wie bisher, aber das ist überhaupt nicht der Punkt der Studie gewesen. Also es geht im Prinzip darum, dass diese Studie der Politik helfen soll, zu entscheiden, wenn wir bestimmte Gebiete im Wattenmeer, in den Nationalparken strenger schützen müssen, welche Gebiete machen Sinn und wo macht es weniger Sinn. Das war eigentlich die Idee, warum wir diese Studie gemacht haben. Und dass das jetzt politisch von jeder Seite so genutzt wird, wie es gerade ins eigene Weltbild passt, das war zu erwarten. Der Leiter des Thünen-Instituts weist noch auf eine andere Auswirkung der Fischerei auf das Ökosystem hin. Gerade das Wattenmeer ist Aufwuchsgebiet für wichtige kommerzielle Fischbestände wie Kabeljau oder auch Wittling, andere Rundfischbestände. Und die Beifangraten in der Krabbenfischerei zu bestimmten Jahreszeiten im Sommer, wenn dort diese Jungfische aufwachsen, die ernähren sich auch von den Krabben, genauso wie die Fischer, dann sind die Beifangraten zum Teil sehr, sehr hoch. Und das hat auch einen Einfluss auf die Bestandsentwicklung dieser Arten. Den Knüppel hast du da vorne? Ja, den hab ich. Das Netz auf der Claudia ist vorbereitet. Genau genommen besteht es aus 2 Netzen. Ein grünes mit breiten Maschen und ein weißes mit feinen Maschen. Das grüne ist eine Fluchtschleuse für größere Fische, die ungewollt gefangen werden. Da geht der Beifang oben raus. Also es bleiben nachher nur Krabben und kleiner Beifang im Netz. Der Rest schwimmt oben raus. Das sehe ich jetzt gleich, wie nur am kleinen Netz zugebunden wird. Die Rosen können oben alle wegschwimmen. Die Krabbenfischerei hat sich zertifizieren lassen. Seit 2017 tragen deutsche, niederländische und dänische Krabben das Umweltsiegel des Marine Stewardship Council, kurz MSC, einer Organisation, die ein Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Fischerei entwickelt hat. Die Netze zum Krabbenfang haben auch weitere Maschen, damit kleine Krabben und andere Lebewesen, die ins Netz geraten, wieder rausschwimmen können. Eine Verbesserung. Aber ganz verhindern lassen sich Beifänge damit nicht. Und, so kritisieren Naturschützerinnen und Naturschützer, das Programm berücksichtigt kaum, wo gefischt wird. Die Produkte aus der Packung mit dem Siegel können auch aus Meeresschutzgebieten stammen. Zucker und Mehl? Jawohl. Bei Siegfried Loden in Greetsiel ist heute der Kompassregulierer auf dem Schiff. Er kommt vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und stellt die Magnetkompasse ein. Horst Loden ist das Go Farther West, oder? Ja. Ich glaube, Sie gucken da mit mir Farther, ne? Kann er werden? Stimmt. Das kann man, ja. Danke. Siegfried Loden hat sein Schiff nach dem eigenen Großvater benannt, Horst Loden. 16 Meter lang, 4,50 Meter breit, 300 PS. Innerhalb der 12 Seemeilenzone darf nur mit Fahrzeugen bis 300 PS gefischt werden. Das Wattenmeer ist damit ein Reservat für die kleineren Schiffe der Krabbenfischer. Komm, Schalo. Ja, du, geh weg. Legen Hals gar. Bitte auch nochmal. Kann das so? Jo. In Greetsiel haben wir auch größere Schiffe. Also zwei, drei Schiffe, die ein bisschen größer sind. Und die fischen auch im Winter. Die gehen auch noch auf Fisch zwischendurch, wenn es sich lohnt. Und sonst aber ausschließlich Krabben. Die Betriebe mit den kleinen Schiffen machen im Winter Pause, weil die Krabben für sie nicht mehr erreichbar sind. Die Tierchen halten sich dann hinter den Inseln seewärts auf. Im tieferen Wasser. Die ziehen dann dahin, weil es hier dann natürlich noch kälter ist wie in den Tiefen. Die ziehen erst ran, wenn das wieder ein bisschen wärmer wird. Eine Winterpause tut den Krabbenpopulationen gut. In dieser Zeit können sie sich ungestört vermehren. Jedes Krabbenjahr und jede Saison ist anders. Der Preis, den die Fischer für ihren Fang erhalten, hängt vor allem davon ab, wie viel gefischt werden kann und dann im Angebot ist. Das schwankt ganz schön extrem, ne? Für 3 Euro sind wir mal losgegangen für ein Kilo und auch schon für 14,50 Euro. Also nun im Moment ist er eigentlich ganz gut für uns. Wir liegen jetzt bei 7 Euro, was wir kriegen. 3 Meter. Im Moment sind wir 3 Meter, haben wir Wasser unter uns. Nee, das ist, wir sind hier in so einem Priel drin, ne? Also man kann jetzt nicht überall hier fahren. Das ist so ein breiterer Priel und da schleppen wir jetzt so ein bisschen hin und her. Und dann wollen wir mal gucken, dass da ein paar sind. Das, aber kriegen wir hin. Geht mal den Schritt zur Seite. Aber sie kann schon voll machen, ja. Meerwasser wird an Bord der Claudia gehievt und in einen riesigen Kochtopf gegossen. Die Flamme einer großen Gasflasche bringt das Wasser zum Kochen. Weil Krabben schnell verderblich sind, müssen sie zügig gekocht werden. Dann lassen wir lieber auf kleiner Flamme laufen. Ja, wie immer. Die werden nur in Seewasser, ohne Gewürze, ohne Salz, ohne alles. Kannst du nachher ausprobieren. Wir fahren über eine halbe Stunde hin und her. Mit Diesel. Ein weiteres Zukunftsproblem für die Fischerei an der Nordsee. Mit ihren Kuttern müssen sich die Fischer auch auf die Energiewende einstellen. Fischkutter der Zukunft. So heißt ein Projekt an der Hochschule Leer in Ostfriesland, bei dem von Anfang an Fischer mit einbezogen waren. Jan Stripny ist hier Professor für maritime Umwelttechnik. Sein Forschungsbereich? Nachhaltige maritime Mobilität. Zukunftsfähigkeit machen wir an 4 Dingen fest. Erstens muss dieser Fischkutter klimaneutral funktionieren. Zweitens muss dieser Fischkutter auch durch die Fischer bezahlbar sein. Drittens muss er natürlich auch den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. Und wenn wir junge Fischer für diesen Beruf begeistern wollen, dann muss dieser Fischkutter auch komfortabel sein, was die sozialen Randbedingungen an Bord angeht. Auch Gerold Conradi hat mitgewirkt. Im Vorfeld hat er eine Umfrage unter seinen Kollegen gemacht, was sie möchten. Mehr Komfort ist ein wichtiges Thema. Es wird schwer für uns sein, in Zukunft Personal zu bekommen, Matrosen zu bekommen, die auf solchen Schiffen mitfahren. Auf den Schiffen, die wir heute haben, ist es für die Besatzung manchmal sehr entbehrungsreich. Sie sind lange Zeit von zu Hause weg und die Schiffe sind ja immer in Bewegung. Nicht nur, dass sie von A nach B fahren, sondern sie schlingern auch von rechts nach links oder Backbord, Steuerbord und nach oben und unten. In der Schifffahrt gibt es häufig sogenannte dieselelektrische Antriebe, erklärt Jan Stripny. Ein Elektroschiffsmotor wird von einem Dieselgenerator mit Strom versorgt. Nach dem gleichen Prinzip soll der Kutter der Zukunft fahren. Nur mit einem umweltfreundlicheren Treibstoff. Wir haben uns für einen methanolelektrischen Antrieb entschieden. Also im Grunde genommen ist der Kraftstoff jetzt nicht mehr Diesel, sondern Methanol. Und dieses Methanol muss natürlich grün hergestellt werden, also aus Windenergie zum Beispiel kommen. Dann wird in einem Generator am Schiff, wird damit Elektrizität hergestellt und damit dann wieder der Fahrmotor angetrieben. Der Motor sei leicht zu warten für die Fischer und das Schiff einigermaßen bezahlbar, meint Strebny. Der Prototyp, den wir jetzt bauen wollen und den wir auch in Deutschland bauen wollen, da rechnen wir damit, dass der bis zu 4 Millionen Euro kosten kann. Das ist aber eine Summe, die ist für die Fischer viel zu hoch. Und wir sagen immer, wir bauen jetzt einen Prototypen, einen Versuchsfischkutter, der so teuer ist, aber ab dem zweiten Kutter darf dieser Kutter nicht mehr als 2 Millionen Euro kosten. Wenn der Kutter in Serie geht, wird es günstiger. Aber für die allermeisten Krabbenfischer immer noch unbezahlbar. Wenn die regionale Fischereikultur erhalten werden soll, wird sie staatliche Unterstützung brauchen. Sobald die Mittel für den Prototyp freigegeben werden, kann er gebaut werden. Denn den Fischern stehen Gelder zu, die der Bund aus der Versteigerung der Offshore-Windenergieflächen auf See erwirtschaftet hat. Ein Deal zwischen Politik und Fischerei, weil die Fangflächen durch die vielen Windräder immer kleiner werden. Staatssekretärin Claudia Müller. Wir haben ja, das muss man sagen, ist ja ein Glücksfall der Geschichte, durch die Wind-auf-See-Mittel zusätzliches Geld, was wir so noch nie für die Weiterentwicklung der Fischerei hatten. Aber dabei sind wir immer gebunden an die EU-rechtlichen Rahmen. Das heißt, wir können nicht einfach Geld ausschütten, sondern die Frage, die wir uns jetzt stellen, zusammen übrigens mit der Branche, ist, was ist denn zukunftsfähig? Wir arbeiten mit der Zukunftskommission so oder so an diesen Lösungen, aber die werden erst zu Ende diesen Jahres vorliegen. Oh, Leute, habe ich das nicht gesagt? Das glaube ich ja wohl nicht. Soll ich nochmal zumachen? Olaf, lass mal Olaf durch. Der Kran hat das Netz mit dem Fang hochgezogen. Es trieft heftig, als es an Bord kommt. Sieht sie ja noch nicht appetitlich aus, ne? Die müssen ja erstmal rosa werden. Sehen total unscheinbar aus, ne? Kleine Scheren, lange Antennen, es wuselt und zappelt. Einige kleine Fische liegen mit im Netz. Diese kleinen silbernen, was ist denn das? Das sind kleine Heringe. Heringe? Ich dachte, es wären Sardinen. Okay, Heringe, so kleine Heringe. Es wird sortiert und der Beifang über Bord geworfen. Vielleicht haben die kleinen Heringe Glück und überleben. Allerdings sterben bei solchen Rückwürfen zahlreiche Tiere, während sie zu Boden sinken. Für viele geht es noch schneller zu Ende, denn Möwen umkreisen das Schiff und fangen die Beute aus der Luft. Es gibt viele Gesetze und Vereinbarungen zum Schutz der Meere, die alle noch nicht umgesetzt sind und auf die sich die EU-Kommission beruft. Auf europäischer Ebene die Natura 2000-Richtlinie und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Außerdem die EU-Biodiversitätsstrategie 2030. Sie ist ein zentraler Baustein des Green Deals, wonach Europa klimaneutral werden will. Demnach müssen bis 2030 mindestens 30% aller Land- und Meeresflächen geschützt sein. Für ein Drittel davon, also 10% der gesamten Fläche, soll ein strikter Schutz gelten. Emma Berla. Hallo. Willkommen. Ich nehme Sie gerne mit rein. Ich bin in Brüssel. Eine Pressesprecherin führt mich in eines der Parlamentsgebäude. Hier treffe ich Ska Keller, Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied im EU-Fischereiausschuss. Mehr und mehr richtet sich die EU in ihren Fischereiquoten auch an wissenschaftlichen Standards aus. Also das ist schon besser geworden innerhalb der Europäischen Union, aber es ist noch nicht komplett gut. Und dazu kommt auch, ja, also wenn die Bestände jetzt schon kaum überlebensfähig sind, dann hilft es auch nicht mehr so viel, wenn man dann die Quoten komplett herabsetzt, weil es gibt ja noch den Beifang zum Beispiel. Also es ist ja wirklich schwierig für einige Fischbestände, sich zu reproduzieren. Aber es ist auch nicht nur die Fischerei alleine, sondern wir sehen große Schwierigkeiten durch die Klimakrise. und durch Umweltverschmutzung, also dass durch die Verschmutzung der Meere, die teilweise durch die Überdüngung in der Landwirtschaft kommt, aber auch durch andere Verschmutzungsgegenstände, die halt in den Meeren landen, das bewirkt ganz große Probleme. Also die Fischerei ist nur ein Teil des gesamten Puzzles. Deutschland hat das Ziel, 30% der Meeresflächen unter Schutz zu stellen, schon übererfüllt. 45% der Flächen in Nord- und Ostsee sind bereits geschützt. Aber oft nicht ausreichend gut, aus der Perspektive der grünen Politikerin. Es ist ein generelles Problem, dass oft zwar Schutzgebiete ausgewiesen worden sind, auch oft schon vor Jahrzehnten, aber der Schutz selbst nicht so richtig stattfindet. Wichtig ist, dass man auch noch guckt, was genau soll eigentlich geschützt werden dort. Im Schutzgebiet kann es auch um Schutz der Seevögel gehen oder um den Schutz des Ökosystems für die Fische. Oder im Wattenmeer geht es halt auch viel um das fast einmalige Gebiet, dass man das schützt. Und dazu gehört aus meiner Sicht schon auch der Boden, weil das ist ja das, was das Wattenmeer auch viel ausmacht. Seit 15 Jahren ist Ska Keller Abgeordnete. Für die neue Legislaturperiode ist sie nicht mehr angetreten. Die Parteien rechts außen haben überhaupt kein Interesse an Umweltschutz jeglicher Art. Und wir sehen aber leider auch, dass Mitte rechts mittlerweile sich auch nicht mehr für Natur- und Klimaschutz interessieren. Und das ist ein großes Problem. Von den 10% der Meeresflächen, die streng geschützt sein sollen, ist Deutschland weit entfernt. Gerade wurden 3 kleine Gebiete in der Nordsee unter strengen Schutz gestellt, sodass dort nicht mehr gefischt werden darf. Teilflächen des Sylter Außenriffs, des Borkumer Riffgrunds und der Doggerbank. Ansonsten werden in Nord- und Ostsee alle Flächen genutzt. Und mehr wollen viele Fischer auch nicht zulassen. Also da muss schon die Schutzwürdigkeit eindeutig nachgewiesen und mit wissenschaftlichen Daten belegt werden. Das sind nach wie vor die Anforderungen, die die Fischerei an alle möglichen Schutzmaßnahmen auch stellt. Wenn man über Riffe und Sandbänke redet, dann wollen wir wissen, welche Tierarten kommen davor. Wodurch sind die gefährdet? Der Fischereivertreter Peter Breckling spricht die Studie des Thünen-Instituts an. Und wenn es dann wissenschaftliche Untersuchungen gibt, wie zum Beispiel in der Krabbenfischerei, wo man vorher, nachher befischte und unbefischte Bereiche gar nicht so gründlich unterscheiden kann, dann sehen wir auch keinen Grund, irgendwie Krabbenfischerei zu verbieten. Ich frage nach. Und der Generalsekretär des Fischereiverbandes interpretiert die Ergebnisse genauso, wie es Gerd Kraus, der Urheber der Studie vom Thünen-Institut, kritisiert hat, nämlich als Legitimation, weiter überall im Wattenmeer mit Grundschleppnetzen fischen zu können. Ja, das ist die Grand-Impact-Studie des Thünen-Instituts. Das wurde jetzt aktuell veröffentlicht mit einer wirklich eindrucksvollen Datenbasis, die anderswo noch nicht vorgelegen hat in diesem Maßstab. Und das ist also wissenschaftlich ganz, ganz klar rausgekommen, dass es da eigentlich keinen wesentlichen Grund gibt, irgendwas in Deutschland zu schließen. Streng geschützte Gebiete können auch einen Vorteil haben. Nicht nur für den Meeresschutz, auch für die Fischerei. Das ist eine Erfahrung von Ska Keller. Wir haben zum Beispiel uns vom Parlament aus ein Meeresschutzgebiet angeguckt zwischen Kroatien und Italien. Und das funktioniert sehr gut, weil dort in diesem Schutzgebiet dann die Fische sich vermehren und dann natürlich auch aus dem Schutzgebiet rausschwimmen, sodass die Fischer am Ende ja nicht im Schutzgebiet fischen, sondern drumherum mehr im Netz haben, als sie es vorher hatten, weil es eben dieses Schutzgebiet gibt, wo die Fische sich ungestört vermehren können. Ich glaube, höher brauchen wir das nicht stellen, wa? Ich glaube. Dampfschwaden steigen auf. Das Wasser ist jetzt heiß und die Krabben landen im Kochtopf. Das Wasser muss kochen. Wenn das nicht kochen würde, dann würden die Krabben nicht krumm werden. Und wenn die nicht krumm sind, dann lassen die sich nicht poolen. Die müssen nachher alle schön krumm sein und dann die richtige Farbe haben. Und dann gehen die auch gut aus der Schale. Die blassen Tierchen verfärben sich rosa bis rotbraun und krümmen sich in Richtung Körperunterseite. Die sind gut, ja. Guten Tag. Frau Hildebrand, Sie kommen von welchem Sender? Von Radio Bremen. Im Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock entwickeln Forscherinnen und Forscher Fangtechniken weiter. Der Meeresökologe und Fischereibiologe Christopher Zimmermann leitet die Einrichtung. Alle geschleppten Fanggeräte brauchen ein Schiff mit Maschine, die die zieht. Und die Maschine stößt natürlich zurzeit wenigstens CO2 aus. Das könnte man versuchen zu verhindern, indem man Elektroantriebe einsetzt oder sowas. Dafür braucht man umso dringender effiziente Netze, die weniger Zugwiderstand haben. Denn sonst ist die Batterie natürlich im Nu alle. Und die bisherigen Netze der Krabbenfischer ließen sich auch noch in anderer Hinsicht verbessern. Wir arbeiten vor allen Dingen an Selektionseinrichtungen, die verhindern, dass Fische mit in das Krabbennetz kommen. Also wir wollen ja möglichst nur Krabben fangen, Nordseegarnelen. Und das wird bisher mit Siebnetzen gemacht, die dann aber unter bestimmten Bedingungen später im Sommer total verstopfen. Und dann ist es nur mehr Schleppwiderstand und es hat überhaupt keine selektierende Wirkung mehr. Da arbeiten wir dran, unter anderem, um diese Gitter oder Siebe so zu machen, dass sie möglichst nicht verstopfen, trotzdem zuverlässig größere Fische rausleiten. Zwei Frauen unter den Passagieren der Claudia kommen von der Küste. Sie sind sehr gut im Krabbenpoolen. Wir haben das schon als Kinder gemacht. Und zwar haben wir dann morgens früh so einen ganzen Eimer voll Krabben, also richtige Krabben. Und abends wurde das Fleisch geholt und danach wurden wir bezahlt. Da hat unsere Mutter und wir Kinder haben uns da dann schon so ein extra Geld verdient. War der ganze Tisch voll, der ganze Tisch in der Küche. Wegen einer Verschärfung der Hygienevorschriften war in den 1990er Jahren Schluss mit dem Poolen am Küchentisch. Mit dem Einsatz von Konservierungsmitteln werden heute die allermeisten Krabben in LKWs nach Marokko gebracht. Dort werden die Krabben zu niedrigen Löhnen gepoolt und kommen danach wieder zurück in die hiesigen Fischgeschäfte und Restaurants. Furchtbar, ne? Furchtbar. Also gepoolte würde ich überhaupt im Leben nicht kaufen. Also als Cuxhavenerin, glaube ich, kauft man keine gepoolten. Nee. Wir poolen immer. Wie kann der Fischerei zu einer Perspektive verholfen werden? Ein Ansatz ist die Diversifizierung des Berufs. Von der Fischereigenossenschaft Wismar an der Ostsee gibt es dazu bereits ein Angebot, das auch für die Nordseefischerei Schule machen könnte. Denn es gab keine jungen Leute mehr, die eine Ausbildung zum Fischwirt machen wollten, sagt der Geschäftsführer der Genossenschaft Oliver Grefe. Dann haben wir uns überlegt, was müssen wir tun, um junge Menschen wieder für diesen Beruf begeistern zu können. Und da wurde uns klar, wir müssen das Berufsbild des Küstenfischers weiterentwickeln. Im Oktober 2023 starteten sie mit einer einjährigen Ausbildung zum Fachwirt für Fischerei und Meeresumwelt. Eine Zusatzqualifikation für ausgebildete Fischer an der Berufsschule in Sassnitz. Gefördert vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Hauptaufgabe des Sea Rangers wird eben sein, sich in diesem küstennahen Bereich mit der Datenerhebung zu beschäftigen. Das heißt, den Zustand der Ostsee zu erfassen und dann im Dialog mit der Forschung über Maßnahmen zu sprechen. Weil in der Vergangenheit war ein großes Defizit, dass es immer Ideen gab. Es gab aber zu wenig Daten und es gab vor allen Dingen niemanden, der das operativ dann umsetzen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, man will Seegraswiesen wieder aufforsten, dann muss man jemanden haben, der das tun kann. Und das können eben solche Sea Ranger dann tun. Deswegen haben wir auch am Anfang vom Förster des Meeres gesprochen, weil er sich ähnlich wie ein Förster eben um dieses Meer kümmern soll. Auch Öffentlichkeitsarbeit zählt dann zu den Aufgaben des neuen Sea Rangers. An der Küste und in den Häfen soll er oder sie ein Ansprechpartner für Touristen sein. Die Genossenschaft hofft mit der Ausbildung in Zukunft auch für Frauen attraktiv zu werden. Im ersten Jahrgang ist noch keine dabei. Wir haben auch 11 Fischer gefunden. Da ist nur einer über 50, die anderen sind in den 40ern, einer ist 25. Und das sind alles Fischer, die noch aktiv über mehrere Jahre fischen wollen und jetzt daran interessiert sind, über dieses neue Berufsbild ihren Berufsstand abzusichern. Für Siegfried Loden kommt es bisher nicht in Frage, nebenher noch mit Touristen aufs Wasser zu fahren, so wie Olaf, der Kapitän auf der Claudia. Ja, ein zweites Standbein, das funktioniert ja nicht, wenn ich von Sonntags bis Freitags nicht da bin, ist ein zweites Standbein auf den Samstag nicht so gut. Aber ich hoffe natürlich, dass wir das weiter so betreiben können und davon leben können. Je nachdem, wie es mit dem EU-Aktionsplan weitergeht, wollen viele Krabbenfischer wieder protestieren. Ja, natürlich. Also kampflos einfach aufhören, machen wir natürlich nicht. Also wenn die weiter die Ideen haben oder umsetzen wollen, dann werden wir uns nochmal bemerkbar machen. Doch die Krabbenfischer werden sich möglicherweise auf Einschränkungen einstellen müssen, denn die politischen Vorgaben sind eigentlich klar. Der Wissenschaftler Gerd Kraus vom Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven: Wenn man das dann umsetzt, dann heißt das bezogen auf die Krabbenfischerei, dass wir innerhalb der Nationalparkflächen erstmal schauen müssen, wie kriegen wir diese 30% da untergebracht, die geschützt werden müssen, wo dann vielleicht bestimmte Fischereiformen gar nicht mehr stattfinden können. Und es wird sicherlich auch einen höheren Anteil dann noch geben müssen, die komplett geschützt werden bzw. gar nicht mehr genutzt werden dürfen, um diese Minimum 10%, die in diesen EU-Dokumenten genannt werden, auch zu erreichen. Das bedeutet, mit dem Aktionsplan und den jetzt schon verbindlichen Rechtsdokumenten aus der EU-Kommission ist eigentlich schon am Horizont klar, in welche Richtung das gehen muss. Mit welchen Vorschlägen und Schutzkonzepten die einzelnen Mitgliedstaaten auf den EU-Aktionsplan reagiert haben, wurde bisher von der Europäischen Kommission in Brüssel noch nicht öffentlich gemacht. Da passiert jetzt im Hintergrund gerade schon eine ganze Menge. Diese Maßnahmen werden entwickelt, aber das weiß man auch, wenn man sich ein bisschen mit politischen Prozessen beschäftigt, wird es nicht in 3 Wochen passieren, sondern tendenziell wird es vielleicht noch das ein oder andere Jahr dauern, bis da Klarheit herrscht und diese Dinge implementiert sind. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Wir fahren wieder auf den Hafen zu. Olaf peilt die schmale Einfahrt in das Hafenbecken an. Hier brauchen wir nochmal ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das Schiff reagiert nicht immer so schnell, wie man gerne möchte. Da muss man immer schon vorher ungefähr wissen, was das Schiff macht, damit man schon frühzeitig reagieren kann. Aber ich habe das ja schon 3-4 Mal gemacht in meinen 45 Jahren. Am Anleger wartet schon Kundschaft, die hofft, dass es Krabben zu kaufen gibt, frisch vom Kutter. Vor allem für Touristen ist es immer wieder eine Attraktion. Bei dieser Fahrt war viel in den Schleppnetzen. Oh, der ist da. Ja. Da musst du den Benzel nochmal durchlegen. Kampf an der Nordsee. Doku über den Konflikt zwischen Fischern und Meeresschützern. Von Maike Hildebrandt. Es sprach Anna-Maria Kurizova. Technische Realisation Kai Poppe. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.